Alte, steht ihr in aller Welt auf Hochposten. Ihr müsst es täglich am eigenen Leibe erfahren, wie die Welt unseren Aufstieg mit Neid und mit Missgunst verfolgt. Diese Welt bedauert, dass sie dem Reich nichts mehr antun kann. Dass die Zeiten vorbei sind, da man uns mit Diktaten in die Knie zwingen konnte. Diese Welt bedauert, dass wir es heute mit einem bewaffneten Deutschland zu tun habt. Ihr seid die Träger seiner Idee und seines Werkes. Und wenn ihr an dieser Idee und an diesem Berg mit der vollen Gläubigkeit eures Herzens hängt, dann werdet ihr Idee und Werk auch vor der Welt verteidigen und behaupten können. Dass ihr dabei loyal eurem Gastland gegenüber seid, das bedarf überhaupt keiner Betonung. Eure Loyalität gehört eurem Gastlande. Eure Liebe aber eurem Vaterlande. Adolf Hitler hat das Reich erlöst. Er ist heute für alle Deutschen in aller Welt der Inbegriff unseres Deutschtums. Zwar hasst die Welt diesen Mann, aber sie beneidet uns auch um diesen Mann. Das Reich und sein Führer Adolf Hitler, Sieg heil!